Ich habe mir hier heute Morgen gedacht, wie traurig, dass ich jetzt predigen muss. Geht's euch auch so? Nicht? Mir schon. Habe mir gedacht, wie schade, dass ich jetzt predigen muss. Ich würde gern noch den Rest des Tages einfach nur hier sein und den Herrn loben und anbeten und ihn verherrlichen. Ah, Ralf, danke. Das war, wo ist der Ralf jetzt schon hin? Da hinten, danke, Ralf. Ah, es ist eine Wohltat, mit euch den Herrn anzubeten und zu loben und zu preisen und seinen Namen zu erheben. Das ist, was gibt es Schöneres im Leben? Es war so eine Ehre für mich, hier sein zu dürfen dieses Wochenende. Auch mit Debbie, die recht viel mit mir herumreist, aber nicht immer es schafft. Und mit meinem Sohn Matthäus und Bella oder Isabella, die aus Brasilien sind. Für mich war das Wochenende genial, was der Herr getan hat, was der Herr geredet hat. Und ich bin überzeugt, die Nachwirkungen und Auswirkungen, die werden sehr weitreichend sein. Da habe ich keinen Zweifel. Wisst ihr? Vorigen Jänner 2018, da haben uns Debbie und ich entschieden, etwas anderes zu tun. Wir verbringen gewöhnlicherweise die ersten 3 Wochen des Jahres immer ohne zu dienen, ohne zu predigen, uns einfach nur wegsperren mit Wasser und der Bibel und Jesus. Das machen wir, haben wir dieses Jahr zu Hause gemacht. Aber letztes Jahr in 2018, da, wir haben Freunde kennengelernt, die sind aus Rio de Janeiro. Wir wohnen da recht weit weg, 15 Stunden mit dem Auto. Und der Vater dieses Mannes, er ist Christ. Und der Vater dieses Mannes, er ist nicht Christ, ungläubiger Mann, aber ein sehr, sehr, sehr, sehr wohlhabender Mann, also sehr, sehr, sehr wohlhabend und reich. Der hat sich dort eine Yacht und was weiß ich was alles. Und der hat sich dort ein Haus gekauft mit Privatstrand. Und weil er keine Nachbarn haben wollte, hat er das Haus nebenan auch gekauft. Für seinen Sohn. Und der Sohn, die Schwiegertochter eigentlich, hat zu mir gesagt, Reinhard, wir sind so gesegnet worden durch deinen Dienst. Hier ist der Schlüssel zu unserem Haus. Wann immer du willst, du kannst dort sein. Die haben zu mir gesagt, wir waren voriges Jahr das ganze Jahr nicht einmal dort. Die wohnen 1,5 Stunden entfernt circa. Und wir haben gesagt, Debbie und ich, warum machen wir dieses Jahr nicht anders? Gehen wir weg auch von zu Hause und sperren wir uns dort in diesem Haus ein. Und das haben wir gemacht. Das war ein relativ größeres Haus, ich glaube 3 Schlafzimmern, recht angenehm großes Haus. Da war niemand im Haus, absolut niemand. Nur wir. Es war absolut niemand, auch in der Nähe, Türen waren verschlossen. Und wir hatten da drei wunderschöne Wochen. Einfach nur Fasten und den Herrn zu genießen. Und in der 2. Woche hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis. Ich fühlte mich ganz plötzlich so körperlich schwach, was hat nichts mit dem Fasten zu tun hat, sondern ich konnte kaum mehr auf den Füßen stehen. Es war etwa, ich weiß nicht, 8:30, 9 in der Früh. Und ich sagte dann zu Debbie, ich weiß nicht, was los ist, ich muss mich hinlegen. Und sie hat gesagt, leg dich hier auf die Couch im Wohnzimmer, ich gehe ins Schlafzimmer und bete dort und verbringe Zeit mit dem Herrn. Und ich schleppte mich mühsam, wirklich, ich konnte kaum gehen, so schleppte ich mich auf die Couch und ich fiel auf die Couch und in dem Moment, wo ich mich auf die Couch hinlegte, begann mein ganzer Körper sich zu schütteln und zu rütteln. Ich verlor die Kontrolle über meinen eigenen Körper. Und ich kam in eine Trance, in eine Verzückung, wie Paulus es beschreibt. Und ich kam in eine Verzückung und das Nächste, was ich sah, ich war im Himmel. Und als ich im Himmel war, stand Jesus neben mir mit einem sehr ernsten Anblick in seinem Gesicht. Er hatte eine riesige Trompete in der rechten Hand und er sagte zu mir, Reinhard, ich komme viel eher zurück, als es die meisten meiner Kinder glauben. Wir leben nicht in der letzten Stunde, wir leben in der letzten Minute. Ich habe die Trompete in meiner Hand und ich bin dabei, die Trompete zu blasen. Ich komme sehr bald zurück. Predig allen, wo über du hinkommst. Nur ich bin die Wahrheit, nur ich bin der Weg, nur ich bin das Leben. Und dann hatte Jesus mir noch etwas anderes gezeigt. Er hat gesagt, weißt du, Reinhard, nicht nur komme ich viel eher zurück, als die meisten meiner Kinder es glauben. Und ich habe mich seit diesem Augenblick sehr, sehr beschäftigt mit der Wiederkunft Jesus. Aber der Herr hat mir noch etwas gesagt. Er hat gesagt, aber Reinhard, bevor ich wiederkomme, wird es die größte Ernte der Geschichte der Menschheit geben. Und es wird die ganze Welt davon betroffen werden. Freunde, ich sage euch etwas. Ich habe die Ernte gesehen. Für mich ist die Wiederkunft Jesu etwas sehr Reales. Und ich erwarte nichts anderes, als dass er in meiner Zeit, in der ich lebe, in meiner Lebenszeit wiederkommt. Das ist für mich, ich weiß, die Bibel sagt, Zeit und Stunde weiß niemand und ich spekuliere auch nicht, ich rede nicht von Jahreszahl oder sonst etwas. Aber ich sage von einer tiefen inneren Überzeugung, ich werde die Wiederkunft Jesus erleben. Das ist eine Überzeugung in meinem Herzen, die kann mir niemand mehr rausnehmen. Und wisst ihr, etwas anderes ist in meinem Herzen eine absolute Überzeugung, die kann mir niemand nehmen, weil Jesus es mir im Himmel gezeigt hat. Wir werden Teil sein der größten Ernte an Menschenseelen in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir glauben, dass die Tage der Apostelgeschichte großartig waren, dann haben wir eigentlich nicht ein richtiges Verständnis vom Wort Gottes. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses, des letzten Hauses, wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Das, was die Apostel gelebt haben an einem Tag, erlebt haben an einem Tag, 3000 Seelen sich bekehren. Viele Leute träumen davon. Oh, wie wäre es schön, in dieser Zeit gelebt zu haben. Aber ich sage euch etwas. Die Wolke der Zeugen, die uns umgibt, die umgibt uns und die weiß, dass das, was wir erleben werden und das, was wir kurz davor sind zu erleben, ist wesentlich größer als alles, was die je erlebt haben. Und die feuern uns an und die sind um uns herum. Und die sagen, das, was wir nicht erfüllen konnten aufgrund von, was immer auch, da gibt es jetzt verschiedene theologische Ausrichtungen dahin, wie die nicht gehen, das werden wir gemeinsam jetzt erleben und erfüllen. Und ich bin ergriffen, tief in meinem Herzen, ergriffen von dem, wo ich eine tiefe, tiefe, tiefe Überzeugung habe, dass wir Teil sein werden davon. Und als der Herr mir schon bereits vor vielen Jahren diese letzte Ernte gezeigt hat, ich kann mich erinnern, ich war auf einer Hütte in Österreich. Wir hatten eine Hütte, wo wir einmal im Monat 3 Tage uns zurückzogen, auch zum Fasten und Beten. Da gab es weder Strom noch Wasser noch sonst irgendwas. Es war eine einfache Hütte und da zogen wir uns jedes Monat 3 Tage zurück, ich und 3 Freunde. Und ich kann mich erinnern, an einem dieser Tage, wir waren oben auf dieser Berghütte und plötzlich gab der Herr mir eine offene Vision. Versteht ihr? Offene Vision. Offene Vision ist so, wie wenn du auf den Fernseher schaust und du siehst einen Film ablaufen. Das siehst du mit offenen Augen, nicht im Geist. Ich sah eine offene Vision. Und in der offenen Vision zeigte mir der Herr diese letzte große Ernte. Und wisst ihr, was das für mich das Erstaunlichste und das Schönste war an dem, was der Herr tut, an dieser letzten großen Ernte, das für mich das Schönste war? Da gab es keinen Mann Gottes. Den gab es nicht. Da gab es keinen geistlichen Superstar. Vor denen haben wir zu viele schon gehabt. Zu vielen sind wir davon nachgelaufen, was Sünde ist. Sondern als ich diese Ernte mit offenen Augen sah, da sah ich, wie ältere Menschen, wie junge Menschen, wie Kinder, wie Geschäftsleute, wie einfache, ungelehrte Leute, alle zusammen sind sie Schulter an Schulter gestanden und haben diese Ernte gemeinsam eingebracht. Da ragte keiner heraus. Da gab es nicht den großartigen Mann Gottes, der Tausende zum Herrn führt. Da gab es einfach eine Armee an Menschen, Kinder, Erwachsene, ganz großartige Leute und ganz unbekannte Leute. Alle standen einfach Schulter an Schulter und alle hatten nur einen Fokus. Wir sind dazu bestimmt, diese Ernte für den Herrn der Ernte einzubringen. Und das habe ich gesehen, das kann mir keiner nehmen. Und als ich jetzt im letzten Jahr dann diese Verzückung erlebte, wo der Herr mich in den Himmel holte und er mir wiederum sagte, jetzt sind wir kurz davor. Jetzt sind wir kurz davor, das zu erleben, das ich dir vor 30 Jahren in einer offenen Vision gezeigt hat. Und als ich dann wieder von meiner verzückten Himmel zurückkam, in diesen Raum im Wohnzimmer, wo ich war, da hatte ich etwas, das ist unerklärlich. Ich habe schon, ich weiß nicht, 2 Wochen nur Wasser getrunken und ich war, habe ich euch gesagt, körperlich schwach. Plötzlich war in mir eine Energie, die konnte ich nicht mehr bändigen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt Gewichte heben, ich muss jetzt laufen gehen. Ich bin den Berg raufgelaufen. Es war in mir eine Energie, die unerklärlich ist, völlig unerklärlich. Aber ich sage euch was, es gibt so etwas wie die Kraft des Herrn, die in den Schwachen wirkt. Die ist real. Das war nur eine Einleitung, weil ich es einfach so am Herzen hatte. Heute Morgen, ich habe den Herrn gebetet, Herr, was willst du, dass ich sagen soll? Was ist das Wort für diesen Augenblick, für diese Gemeinde? Was ist das Jetzt-Wort für diese Gemeinde? Der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt vom Kolosserbrief. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr mit dem Kolosserbrief beschäftigt. Ein faszinierender Brief des Apostel Paulus. Und man könnte jetzt tagelang nur über den Kolosserbrief lernen, aber den Kolosserbrief kann man in 3 ganz einfache Teile einteilen, den der Apostel Paulus der Gemeinde zu Kolossee mitteilen will. 3 ganz einfache Sachen. Das erste ist, Jesus Christus hat die absolute Vorherrschaft. Das zweite ist, Jesus Christus muss in allem, in unserem Leben, der Erste sein. Und das dritte, weil das so ist, dass er die absolute Vorherrschaft hat und weil er in unserem Leben immer der absolute Erste sein muss, müssen wir auch lernen, in ihm zu wandeln. Und diese 3 Bereiche sehen wir im Kolosserbrief so klipp und klar. Und wenn wir diese Dinge mit unserem Herzen ergreifen können und in unserem Leben umsetzen können, dann gibt es eigentlich nichts anderes mehr, als dass wir ein Leben im permanenten Sieg leben. Ich habe vor kurzem eine Gemeinde herausgefordert und ich habe ihnen Folgendes gesagt. Die ihr mich ja schon etwas besser kennt, ihr wisst, dass ich leidenschaftlich ergriffen bin von der Wahrheit des vollbrachten Werk des Kreuzes. Und ich habe dieser Gemeinde gesagt, ich habe eine Herausforderung für euch. Findet mir eine Bibelstelle im Neuen Testament, in den Briefen, wo uns gelehrt wird, wie wir Christen mit Niederlage umgehen. Eine Bibelstelle nur. Die findest du nicht. Meine lieben Brüder, wenn ihr eine Niederlage erleidet, so seid getrost, denn der Herr liebt euch und er wird euch hindurchführen. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Es gibt keine einzige Bibelstelle im Neuen Testament, die uns lehrt, wie wir Christen mit Niederlage umgehen sollen. Wisst ihr warum? Weil Niederlage nie Teil des Planes unseres Lebens ist vom Herrn her. Ist nicht. Du findest schon Bibelstellen, die von Trübsal reden, die von Schwierigkeit reden. Die findest du. Aber weißt du, wie es dann weitergeht? Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Ständig führt er uns im Triumphzug. Und wenn du die Bibel studierst, dann findest du eines. Dass das Christenleben ein Leben ist, das, wo Schwierigkeiten und Anfechtungen Teil des Lebens sind, aber niemals findest du eine Aussage, die dann dahin geht, wenn ihr dann doch eine Niederlage erleidet, dann seid getröst und der Herr richtet euch wieder auf. Das findest du nicht. Du findest nur diese Aussage, egal welche Anfechtungen, welche Trübsale, welche Schwierigkeiten, welche Probleme du durchgehst, in allem gibt es einen Sieg des vollbrachten Werks des Kreuzes. Ich habe vor kurzem jemand gesagt, einer Gemeinde gesagt, ich kann einen einzigen Bibelvers rausnehmen aus der Bibel, einen einzigen Vers. Und wenn jeder Christ diesen einzigen Vers glauben würde, hätte er niemals mehr Depression, niemals mehr Traurigkeit, wäre er niemals mehr niedergeschlagen, sondern permanent freudig, fröhlich und jubelnd. Und dann habe ich die Leute gefragt, welcher Vers ist das? Und obwohl jeder Christ diesen Vers kennt, konnte ihn mir keiner zitieren. Die haben mir alles mögliche Bibelverse gesagt, aber an den hat keiner gedacht. Es wäre jetzt ein guter Test, den auch hier zu machen. Ha? Und als ich ihnen dann gesagt habe, haben sie gesagt, ah, ja, klar. Wir wissen aber. Was wissen wir? Wir wissen aber, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben und zu seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Alle Dinge. Weißt du, was alle Dinge bedeutet? Das Wort alle ist im Originalgriechischen ein sehr tiefes Wort. Das bedeutet alle. Alle. Wenn wir in unserem Herzen glauben würden, dass alle Dinge, inklusive deine eigenen Versagen. Denn wir können uns noch damit trösten, wenn es Schwierigkeiten um uns herum gibt mit diesem Vers. Aber wenn wir selbst Versagen erleiden, dann glauben wir nicht mehr daran, dass das auch gut sein für uns kann. Alle Dinge dienen zum Guten mit. Denen, die ihn lieben und die zu seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Es gibt nichts, was irgendjemand gegen dich schmeißen kann. Es gibt nichts, was du vermasseln kannst. Es gibt nichts, was, wenn wir diesen Vers in unserem Leben durch nehmenden Glauben anwenden, nicht für uns zum Guten wirken müssen. Nichts. Absolut nichts. Wenn wir das ergreifen in unserem Herzen, dann können wir in die Ruhe Gottes eingeben. Weil wir wissen, am Ende des Tages, alles dient mir zum Guten mit. Alles. Was soll sein? Wisst ihr, was mein Lieblingsvers ist in der ganzen Bibel? Habe ich euch das schon je verraten? Nicht? Dann sage ich es euch heute. Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Mein absoluter Lieblingsvers. Christus, du bist alles, du bist mein Leben. Und wenn der Tod bei mir anklopft, dann freue ich mich, denn dann habe ich gewonnen. Ich habe vor vielen Jahren zu Debbie gesagt, da hatten wir eine Diskussion, die dauerte über viele, viele Monate an. Ich weiß noch gar nicht, ob sie beendet ist. Wir haben lange nicht mehr darüber geredet. Ich habe da sogar ein Buch geschrieben, das es auf Deutsch leider nicht gibt. Ein Buch, das heißt In vollkommener Liebe wandeln. Und die Debbie sagte, das kannst du nicht reinschreiben in das Buch. Nimm das raus. Ich habe gesagt, ich bin der Autor, ich kann reinschreiben, was ich will. Und das ist Folgendes. Ich habe gesagt, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Aber solltest du vor mir zum Herrn gehen, werde ich nicht eine einzige Träne vergießen. Nicht einmal weinen. Ich weine viel. Ich weine jeden Tag, weil ich von der Liebe des Jesus ergriffen bin. Aber wisst ihr, ich habe gesagt, wenn du vor mir zu Jesus gehst, mache ich Folgendes. Ich rufe alle meine Freunde zusammen und ich schmeiße die größte Party, die ich je in meinem Leben geschmissen habe. Daraufhin, das mochte sie gar nicht. Überhaupt nicht. Wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du feierst, wenn ich nicht mehr da bin? Ich habe zu ihr gesagt, schau her, meine liebe Frau. Das Problem ist, dass du Liebe nicht verstehst. 1. Korinther 13 sagt Folgendes. Die Liebe sucht nicht ihre eigenen Interessen. Wenn ich meine Frau mit wahrer Agape-Liebe liebe, dann suche ich nicht mein eigenes Interesse. Dann brauche ich sie nicht für mich. Dann suche ich ihr bestes Interesse. Was ist besser für sie, bei Jesus zu sein oder neben mir zu sein? Wenn die Bibel recht hat, dass Sterben unser Gewinn ist. Ich habe zu ihr so gesagt, Liebling, wenn du nach Hause kommen würdest und sagen würdest, ich habe soeben den Lotto 6er gewonnen. In Österreich ist es Lotto 6er, ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt. Bei uns ist, musst du 6 richtige Zahlen im Lotto haben. Wenn du nach Hause kommst und das Lotto gewonnen hast und zu mir sagst, ich habe 15 Millionen Euro gewonnen und freust dich drauf. Und ich sage dann, ah, das ist so gemein. Ah, warum habe ich nichts gewonnen? Ah, ich bin stinksauer, ich will auch was gewinnen. Wie würdest du dich fühlen? Und sie hat mir selbst gesagt, du wärst sehr egoistisch. Du solltest dich mit mir freuen. Und ich habe gesagt, wenn Sterben Gewinn ist, Gewinn, viel mehr Gewinn wie der Lottogewinn. Wenn du gewinnst und ich traurig bin, zeigt das, dass ich in Wirklichkeit eine selbstsüchtige Liebe dir gegenüber hatte. Es ging mir um mich und nicht um dich. Wenn ich dich selbstlos liebe und du gewinnst, dann freue ich mich mit dir. Ich glaube, inzwischen hat sie das ergriffen, oder? Oder noch nicht ganz? Sie ist dabei, sagt sie. Sie ist dabei. Sie muss noch mehr meditieren darüber. Aber wenn wir den Kolosserbrief lesen, dann finden wir erstens die absolute Vorherrschaft Jesus Christus. Im ersten Kapitel, in Vers 15, sagt er Folgendes. Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild, spricht von Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vers 16 bitte. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles, alles, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Und dann sagt er weiter, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Schauen wir uns das Kapitel 2 im selben Brief an, im Kolosserbrief, Vers 10. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Wisst ihr, was Haupt bedeutet? Das versteht ihr schon, oder? Das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Wenn die Bibel spricht vom Haupt, spricht es von Autorität. Schau mal, was die Bibel hier sagt. Und an die, er ist das Haupt, er ist die Autorität aller Mächte und Gewalten. Es gibt keine Autorität im Universum. Es, wisst ihr, wenn wir nur das verstehen, eines Tages wird es die Gemeinde ergreifen. Wenn wir verstehen würden, dass wir mehr Autorität haben wie Donald Trump und eure deutsche Bundeskanzlerin und jede Gewalt dieser Welt, wenn wir, die Gemeinde hat die höhere Autorität. Das glaubt mir keiner von euch, oder doch? Die höchste Autorität in dieser Welt ist nicht eine irdische, weltliche Autorität. Er ist das Haupt, die Autorität, die Vollmacht. Er ist die Autorität über alle Mächte und alle Gewalten. Es gibt keine höhere Autorität als Jesus Christus. Und er ist das Haupt und wir sind der Leib. Da wir der Leib sind, wandeln wir in derselben Autorität. Christus hat die Vorherrschaft. Wenn ich das Leben vieler Christen sehe, dann denke ich mir oft, die glauben ja gar nicht, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt, dass er ist. Wenn Christus das Haupt, die absolute Autorität ist, über jede Macht im Universum, auf dieser Erde, im Himmel, unter der Erde, überall, wo es Existenz gibt, gibt es keine größere Autorität als Jesus Christus. Er hat die absolute Vorherrschaft. Er gerät nicht in Panik, wenn schlechte Nachrichten durch die Ätherwellen schwirren. Wisst ihr, ich habe mich entschlossen, die Nachrichten nicht mehr zu lesen, nur mehr anzuschauen. Leute sagen zu mir, aber willst du nicht wissen, was in der Welt vor sich geht, damit du beten kannst? Ich habe gesagt, die Information hole ich mir lieber vom Heiligen Geist. Der soll mich sagen, wofür ich beten soll. Denn die Tatsache ist das, ist die einfache Tatsache. Es gibt viele Christen auch, die verschwenden Stunden damit, die Nachrichten anzuschauen und füllen ihr Herz mit Angst, anstatt mit Glauben. Denn wenn du das alles anhörst, was uns die Nachrichten sagen, das zerstört den Glauben in deinem Herzen. Ich tue lieber mir diese Nachrichten anschauen. Jesus Christus ist das Haupt über alle Gewalt und über alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn ich mir diese Nachrichten meditiere und anschaue und darüber nachsinne und im Gebet vor dem Herrn trage, dann füllt das mein Herz mit einem Glauben, mit einer Siegessicherheit, mit einer Gewissheit, dass am Ende der Zeitalter, bevor unser Herr Jesus wiederkommt, haben wir gewonnen. Er kommt nicht für eine kaputte Gemeinde, die am Boden zerstört ist, zurück, die sich durchwurschtelt durch das Leben und diese Einstellung hat, komm doch Herr Jesus und erlöse uns von dieser Trübsal. Er kommt nicht für so eine Gemeinde. Die Gemeinde, für die Jesus Christus wiederkommt, ist ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist eine siegreiche Gemeinde, die in der Autorität des Himmels wandelt. Und Teil dieser Gemeinde bist du. Und Teil dieser Gemeinde bin ich. Er ist das Haupt aller Gewalt und aller Macht. Er hat die absolute Vorherrschaft. Er gerät nicht in Panik, wenn irgendein Herrscher dieser Welt eine dumme Entscheidung trifft. Denn er sitzt auf seinem Thron und er lacht über seine Feinde. Das ist mein Jesus. Schau mal, was er im Kolosser 2, im Vers 14 sagt. Und er hat den Schuldbrief getilgt, mit seinen Forderungen gegen uns war. Und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Oh, darüber könnten wir jetzt die nächste halbe Stunde predigen. Es steht keine Schuld mehr zwischen mir und dem Vater. Ich bin frei. Er hat ihn weggetan. Ich bin frei von jeder Schuld. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Entkleidet. Weißt du, was das heißt, entkleidet? Bei uns zu Hause in Österreich würde man sagen, Pudelnockert auszogen. Versteht ihr das hier in Deutschland? Pudelnockert auszogen. Komplett entblößt, entblößt, aus, fertig, da gibt's nichts mehr. Und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht, wie? In Christus. Mein Christus triumphiert. Mein Christus hat die Vorherrschaft. Es gibt keinen Teufel dieser Welt, der nur im geringsten ihm entgegenstehen kann. Gibt es nicht. Ich habe viele Christen kennengelernt, die haben leider dieses Verständnis, habe ich ja vor 30 Jahren auch gehabt. Die haben so das Verständnis, dass Gott und der Teufel so das Gegenteil sind, so das Gegenüber sind. Und dass es diesen geistigen Kampf gibt, so wie ein Fußballspiel, weißt du? Gott schießt ein Tor, ja, wir Christen gewinnen. Dann schießt der Teufel wieder ein Tor, ah, vielleicht gewinnen wir doch nicht. Dann schießt Jesus wieder ein Tor, ah, wir gewinnen. Dann schießt der Teufel wieder ein Tor, ah, wer wird am Ende gewinnen? Ich werde dir sagen, der Teufel schießt gar kein Tor. Er wurde entmachtet, entkleidet, entblößt. Er wurde öffentlich zur Schau gestellt. Die Waffe, die der Teufel hat, ist die Verführung, ist die List. Der will dir ständig einplaudern. Er hat Macht über dich und Jesus ist nicht so stark, wie er sagt, dass er ist. Wenn du die Bibel studierst, die Strategie am Anfang des Teufels war ganz einfach. Er wollte in Frage stellen, dass Gott der Gott ist, der wirklich gesagt hat, dass er ist. Sollte Gott gesagt haben, hat Gott gesagt. Denn in dem Augenblick, wo wir ihm glauben, dass er Macht über unser Leben hat, sagen wir nichts anderes als, bitte tu etwas in meinem Leben, was du tust. Wir geben ihm Autorität. Von Gott her hat er keine Autorität über unser Leben. Absolut nicht. Er hat die Vorherrschaft. Christus hat die Vorherrschaft. Und Christus lebt in mir und ich bin in Christus. Und wenn wir als Gemeinde erkennen würden, dass die absolute Vorherrschaft Jesus gehört, hör zu, der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Gott ist kein geschaffenes Wesen. Zu glauben, dass der Teufel das Gegenüber Gottes ist, Gott ist der Gute, der Teufel ist der Böse, ist etwas völlig Falsches. Sollte der Teufel ein Gegenüber haben, dann ist es vielleicht einer der Engel, vielleicht der Erzengel Michael. Aber niemals Gott. Gott ist ein Gott, der absolute Autorität und Herrschaft hat. Und den Teufel hat er geschaffen. Geschaffen. Er ist ein geschaffenes Wesen. Gott ist kein geschaffenes Wesen. Und wir müssen in unserem Herzen ergreifen, dass Jesus Christus, der mein Herr ist, in dem ich bin und der in mir ist, die absolute Vorherrschaft hat. Im Englischen geht das so schön. He has absolute supremacy. Das kann man schwer übersetzen. Ich habe im Google nachgeschaut, wie man das auf Deutsch übersetzt. Auf Deutsch sagt es Vorherrschaft, aber ich weiß nicht. Das ist, wenn man halt mehrsprachig ist, dann gibt es in anderen Sprachen einen Ausdruck, der ist so stark und tief und den kann man in unserer Sprache halt nicht so richtig ausdrücken. Vielleicht gibt es jemanden hier, der perfekt Englisch spricht und ein besseres Wort hat für Supremacy. Aber dieses Absolute, dieses, da gibt es nichts, der ihm ankommen kann. Da gibt es nichts, das nur in seine Nähe kommen kann. Als ich tot war, vor etwa 10 Jahren, und dann mehrere Stunden im Himmel war, da habe ich ja, der Herr hat mir sehr, sehr viele Dinge gezeigt. Aber wisst ihr, eines der Dinge, die mich für mein Leben verändert haben, war Folgendes. Jesus ist mit mir durch den Himmel gegangen, hat mir viele Dinge gezeigt und viele Dinge erklärt, aber eines, was mich so tief berührt hat, überall, wo Jesus und ich hingegangen bin, hat sich alles vor ihm verneigt. Alles, alles. Die Bäume verneigten sich vor ihm. Der Fluss kam aus dem Bach heraus, verneigte sich. Die Tiere verneigten sich. Die Heiligen im Himmel verneigten sich. Überall, wo Jesus hinkam, hat sich alles vor ihm auf den Boden geworfen. Alles. Drum liege ich gern am Boden vor ihm. So gern. Ich knie gern, ich liege gern am Boden in der Gegenwart meines Herrn. Denn vor ihm beugt sich alles. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es gibt jemand, der hat die absolute Vorherrschaft. Es gibt jemand, dem kann niemand auch nur in die Nähe kommen von seiner Autorität und seiner Vollmacht und seiner Kraft her. Und dieser jemand heißt Jesus Christus, mein Bräutigam, mein Erlöser. Wisst ihr, als ich im Himmel war und in die Augen Jesus gesehen habe, das Erste, was ich gesehen habe, und man kann diese Dinge nicht mit Worten beschreiben. Leute fragen mich oft, erzähl mir vom Himmel, ich mag das gar nicht, weil es gibt keine Worte, das zu beschreiben. Das gibt's nicht. Die Farben, die gibt's auf dieser Erde gar nicht. Die Gerüche, die gibt's hier gar nicht. Es ist eine geistige Dimension, die gibt's hier gar nicht. Du kannst mit Worten, mit menschlichen Worten nicht beschreiben, die Herrlichkeit des Himmels. Aber als Jesus mir in die Augen geschaut hat, da sah ich Folgendes. Das kann man auch nicht wirklich beschreiben, aber ich suche das Beste. Da sah ich zwei Dinge in seinen Augen. Liebe, die du nirgendwo anders siehst, die gibt es nirgends anders. Und Autorität, die es auch nirgends anders gibt. Er schaute mir in die Augen und ich wusste, wenn er nur so macht, bin ich nicht mehr existent. Aber das wird er niemals tun, weil er mich so tief liebt. So tief liebt. Und diese Autorität und diese Liebe vereint in einer Person ist unbeschreiblich. Denn wir haben erlebt, dass Menschen, die Autorität haben, die verwenden die Autorität dann oft, um sich selbst was Gutes zu tun und was Böses zu tun. Jesus hat die höchste Autorität und er ist absolute vollkommene Liebe. Er wird diese Autorität niemals missbrauchen, sondern er wird sie immer nur verwenden, um uns Gutes zu tun und in seine Herrlichkeit zu bringen. Er hat die Vorherrschaft. Alles beugt sich vor ihm. Wir haben vor vielen, vielen Jahren ein Lied gesungen, das hat ein Freund von uns geschrieben, der hat in Österreich damals gewohnt, war amerikanischer Missionar von Vineyard. Das geht darüber, dass ich jedes Knie einmal beugen muss, aber wie schön, wie gut ist es für die, die sich jetzt schon ihre Knie vor ihm beugen, von David Boyd. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Wenn wir jetzt schon unsere Knie beugen vor ihm, er hat die Vorherrschaft. Du musst in deinem Herzen ergreifen, es gibt nichts und niemand, keine Macht, keine Autorität, es gibt keine Kraft im ganzen Universum, die nur annähernd an die Herrschaft unseres geliebten Bräutigam hinkommen kann. Nur annähernd. Er hat die Vorherrschaft. Das Zweite, was der Apostel Paulus dann aufgreift, da er diese absolute Stellung hat, und diese Stellung kann ihn niemand nehmen, er sagt ihn erst im Kolosser Kapitel 1, Vers 18, und er ist das Haupt, wir lesen es hier von eurer Bibel, damit es da kein Durcheinander gibt. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist die Autorität der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Da er diese unangefochtene Vorherrschaft hat, da er diese unangefochtene Autoritätsposition hat, ist es nur logisch, dass wir Christen in der Gemeinde ihn in allem zum Ersten machen. Wisst ihr, jetzt sage ich euch persönlich etwas. Das ist nur so meine persönliche Meinung. In dieser Gemeinde liebe ich es, euch mit euch den Herrn anzubeten. Es gibt viele Gemeinden, da mache ich meinen Mund zu, lege mich auf den Boden und singe meine eigenen Lieder zum Herrn. Weil den Lobpreis mag ich überhaupt nicht. Und ich werde euch sagen, warum. Es gibt, leider Gottes, hat sich der Humanismus so sehr eingeschlichen unter den Christen, dass viele, viele Lieder, die wir singen, die drehen sich um uns und nicht um den Herrn. Alles, was ich von ihm kriegen kann. Aber hier wird Jesus angebetet. Hier ist er der Erste, das fühlt man, das spürt man, dass es nicht darum geht, schöne Lieder zu singen, es geht darum, ihn zu erheben, ihn als den Würdigen zu erheben, das Lamm Gottes, welches auf dem Thron sitzt. Und in der Gemeinde, in unserem eigenen Leben, in unserem persönlichen Leben, er muss der absolut Erste in allem sein. Es ist unangefochten, dass er die Vorherrschaft hat, aber die Frage ist er in deinem Leben der Erste? Die Frage ist, wenn du eine Entscheidung in deinem Leben machen musst, wonach triffst du die Entscheidung? Das ist eine simple Entscheidung. Wonach wählst du aus, welchen Job du nimmst? Wonach wählst du aus, was du wann machst? Woman wählst du aus, wie du mit deinem Geld umgehst? Wonach wählst du alle diese Dinge aus? Wenn er der absolut Erste ist, hier sagt es in der Bibel klipp und klar, in allem muss er der Erste sein. Liebe Geschwister, bitte hört mein Herz. Gemeinde ist keine Organisation, wo es um tolle Programme geht, um die Menschen anzuziehen. Wisst ihr, als ich eine Erfahrung hatte mit dem Herrn im Jahr 2014, da hatte ich so eine prophetische Erlebnis mit Gott. Da sprach er 56 Minuten hörbar, ununterbrochen zu mir. Ich habe darüber nur ganz selten etwas erwähnt. Ich rede über diese Dinge nicht, weil der Herr hat mir gesagt, einige Dinge kannst du reden, über einige Dinge darfst du niemand darüber reden. Aber eines, was mir der Herr damals gezeigt hat, so eindrücklich, der Vater gesagt hat, er hat mir gesagt, Reinhard, ich mag diese Gemeinden nicht, wo es sich um Programme geht, um die Menschen anzuziehen, denn ich bin nicht mehr im Zentrum, in der Mittelpunkt. Hör zu, Gemeinde ist keine Organisation, wo wir uns ausdenken müssen, wie können wir die Leute anziehen an uns. Gemeinde ist ein lebendiger Leib, ein Organismus, wo Christus in allem der Erste ist. Und wenn Christus der Erste ist in unserer Gemeinde, in unserem Leben, dann zieht das die Menschen an. Denn wenn wir versuchen, durch neue, tolle, klassische, wunderbare Programme die Menschen anzuziehen, dann musst du dein Leben lang die Menschen weiter mit diesen Programmen zufriedenstellen, sonst laufen sie weg und gehen sie in eine andere Gemeinde. Christus muss in allem der Erste sein. In unseren Gedanken, in unseren Reden, in unseren Entscheidungen, in allen Dingen, die wir tun. Es geht immer, dass Christus der Erste ist. Er will das Zentrum sein. Und das, was bei Gott so faszinierend ist, ich denke oft, dass das absolut größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, natürlich außer Jesus Christus, das ist klar, davon reden wir nicht. Aber ich denke, dass das außer Christus das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist unseren freien Willen. Damit ist er aber auch das größte Risiko eingegangen. Es gibt Dinge an Gott, die mein Kopf nicht begreifen können. Wie kann ein Gott, der souverän ist, dem Menschen seinen einfreien Willen geben, wenn er allwissend ist und weiß, der Mensch wird es verbocken? Wie viele Dinge habe ich in meinem Leben verbockt? Und Gott lässt mich die Dinge verbocken. Er erlaubt mir, Entscheidungen zu treffen, die schmerzhaft sind für mich und oft auch für andere Menschen. Wenn ich Gott sein würde, das würde ich nicht so tun. Ihr müsstet alle das tun, wovon ich überzeugt bin, dass es gut ist für euch. Wenn die Bibel sagt, damit er in allem der Erste sei in der Gemeinde, dann müssen wir erkennen, Gott zwingt uns niemals, dass wir ihn zum Ersten in der Gemeinde machen. Niemals. Aber er lädt uns dazu ein. Er lädt uns ein zu sagen, Reinhard, willst du, dass dein Leben so unwahrscheinlich, faszinierend, traumhaft ist? Willst du eine Erfüllung haben, die es nirgends auf dieser Erde gibt? Willst du eine Erfüllung haben, die dir kein Geld, kein Job, kein Dienst, keine Karriere, keine Familie, die dir absolut nichts geben kann? Dann mach mich zum Ersten. Wenn du mich zum Ersten machst in allen Dingen, dann wirst du eine Erfüllung leben, die du nirgends wo anders erleben kannst. Ich weiß nicht, warum ich heute immer wieder zurückkomme. Aber als ich gestorben bin, vor 10 Jahren, das Ganze war so, ich war gesund, pumpelgesund, wie man bei uns so schön in Österreich sagt. Absolut gesund. Am Anfang des Jahres hatte ich einen Traum. Jesus selbst erschien mir in diesem Traum. Und Jesus sagte, Reinhard, bevor dieses Jahr zu Ende ist, wirst du sterben. Ich war nicht einmal noch 50 Jahre alt. Ich habe gewusst, dieser Traum war von Herrn, denn ich hatte regelmäßig prophetische Träume. Da gab es nicht einen einzigen, der sich nicht erfüllt hat. Ich habe geträumt, dass meine Schwiegermutter sehr bald sterben wird. Da war sie noch ganz gesund, da gab es keine Anzeichen. Ich habe zu meiner Familie gesagt, wir fahren jetzt da 10 Stunden rauf nach Kentucky. Wenn wir uns verabschieden, umarmt. Ich habe zu meinen Jungs gesagt, ihr umarmt die Mama und die Oma. Und wenn ihr sie umarmt in eurem Herzen, verabschiedet ihr euch, weil ihr werdet sie nicht mehr sehen. Mein älterer Sohn war so böse auf mich. Papa, hör auf, die Oma zu verfluchen. Du weißt, wie sehr ich die Oma liebe. Ich habe gesagt, der Herr, Jesus ist in meinem Traum gekommen. So ist es. Ein paar Monate später, 3 Monate später oder so, war sie schon bei Jesus. Und ich hatte diesen Traum. Und ich wusste, bevor das Jahr zu Ende ist, werde ich im Himmel sein. Ich sagte niemand etwas davon, auch nicht meiner lieben Debbie. Leute sagen ja, man soll in der Ehe keine Geheimnisse sagen, aber da gibt es Dinge, die besser ist, wenn man sie nicht sagt. Ich habe sie nicht gesagt. Aber dann gegen Ende des Jahres, im Oktober, hatte ich denselben Traum, ganz denselben Traum. Jesus kam zu mir im Traum und er sagte, Reinhard, bevor dieses Jahr zu Ende ist, wirst du sterben und zu mir in den Himmel kommen. Aber dann fügt er etwas hinzu. Aber nachdem du einige Zeit bei mir im Himmel bist, werde ich dich entscheiden lassen, ob du wieder zurückgehen willst auf die Erde oder bei mir im Himmel bleiben willst. Und dann machte ich den Fehler und habe das der Debbie gesagt. Ich habe gesagt, Liebling, ich habe jetzt zwei Träume gehabt und das hat der Herr mir gesagt. Daraufhin sagte sie zu mir, bitte versprich mir, dass du zurückkommst. Ich habe gesagt, nein, ich verspreche gar nichts. Bitte versprich mir, ich brauche dich. Ich habe gesagt, nein, ich verspreche dir gar nichts. Ich kenne dich ja ganz genau, hat sie gesagt. Du liebst Jesus mehr als mich, du kommst sicher nicht zurück zu mir. Ich habe gesagt, Liebling, wie kann ich dir was versprechen, wenn ich noch gar nicht tot war? Ich weiß ja nicht, welche Entscheidung ich dann treffen werde. Sie hat mich angefleht, gebittelt und gebettelt und gebeten, bitte versprich mir. Ich habe gesagt, nein, ich verspreche nichts. Dann fiel sie in die tiefste Depression, die ich je irgendwo gesehen oder erlebt habe. Das war ganz furchtbar. Gott sei Dank dauerte die nur zwei Wochen, weil in zwei Wochen war ich schon tot. Und eines Nachts, ja, das wäre schlimm gewesen, wenn sie hätte müssen 6 Monate so leiden. 2 Wochen später schlief ich in meinem Bett, das war mitten in der Nacht. Plötzlich spürte ich eine Hand, die meine Hand erfasst. Ich wurde wach und ich sah Jesus neben meinem Bett stehen. Er nahm mich bei der Hand und sagte, komm Reinhard, es ist Zeit zu gehen. Wir gingen durch die geschlossene Schlafzimmertür hinaus in unser Wohnzimmer. Dort hatte ich einen besonderen Stuhl, der hieß der Papastuhl. Der hieß deswegen nämlich so, das war mein Jesusstuhl. Wenn ich in dem Stuhl saß, durfte niemand mit mir reden oder mich niemand anschauen und musste mich alle in Ruhe lassen. Dann verbrachte ich meine Zeit mit meinem Herrn. Er sagte zu mir, schau, setz dich hier auf deinen Stuhl. Der nahm mich bei der Hand und mein Herz stoppte. Und ich war im Himmel. Als ich im Himmel angekommen war, sagte Jesus zu mir, das Erste, was er zu mir sagte, Reinhard, ich habe dir im Traum gesagt, dass du sterben wirst, in den Himmel kommen wirst und ich dir viele Dinge zeigen werde. Und dann habe ich dir auch gesagt, ich werde dir die Entscheidung geben, hier bei mir zu bleiben oder zurückzugehen auf die Erde. Entscheide weise, denn du kannst diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Ich habe kein Wort zu Jesus gesagt, ich habe nur gedacht, vielleicht muss ich mich entscheiden, auf die Erde zurückzukommen, weil Debbie mich braucht. Und Jesus blickte mir in die Augen, wie nur er es kann. Und Jesus sagte Folgendes, wie kannst du es nur wagen zu denken, dass du mich ersetzen kannst? Debbie hat mich, ich bin ihr Ehemann, ich bin ihr Heiler, ich bin ihr Befreier, ich bin ihr Versorger, ich bin alles, das sie je brauchen wird, um ein absolut erfülltes Leben zu leben. Sie hat mich. Wenn sie immer nah an meinem Herzen lebt, braucht sie nichts und niemand mehr. Und plötzlich, ich fühlte mich so beschämt, wie ich denken konnte, dass ich Jesus ersetzen könnte. Wisst ihr, die Ehe ist wunderschön. Wir sind seit 32 Jahren verheiratet und ich bin nicht wegen ihr zurückgekommen. Wenn ihr wissen wollt, ich liebe sie sehr, das weiß sie. Aber zurückgekommen bin ich aus anderen Gründen. Aber wisst ihr, die Bibel sagt Folgendes. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir sind 32 Jahre verheiratet, ich habe eine tolle Frau, ich liebe es, mit ihr zusammen zu sein. Aber hört zu, Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis, nämlich die Ehe ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Die Ehe ist nicht die Realität ist du und Jesus. Das ist die wahre Hochzeit, das ist die wahre Ehe, das ist die wahre Erfüllung. Die Realität ist du und ich. Du sollst der Erste sein in meinem Leben, denn wir zwei sind ein Ehepaar. Wisst ihr, als ich das verstanden habe, gab es keine Einsamkeit mehr in meinem Leben. Früher, ich bin oft lange gereist ohne die Debbie und das war immer so schwierig nach einer Woche. Ah, sie geht mir so ab, ah, sie fehlt mir so. Jetzt, ich kann einen Monat reisen, ich bin so gern mit ihr zusammen. Ich kann einen Monat ohne irgendeine Person sein. Ich brauche nur meine Augen zumachen und sage, oh Jesus, ich brauche nichts und ich brauche niemanden. Absolut nichts und niemand. Er ist mein Geliebter. Er ist mein Bräutigam. Er ist der Erste in meinem Leben. Da gibt es sonst nichts und niemand, das je diesen Platz in meinem Leben einnehmen könnte. Und das lehrt uns der Kolosserbrief. Da er die absolute Vorherrschaft hat, muss er in allem der Erste sein. In jeder Entscheidung, die die Gemeinde trifft, Jesus muss das Zentrum sein. In jeder Entscheidung, die wir persönlich treffen, Jesus muss das Zentrum sein. Er muss der absolut Erste sein in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn Christen das nur verstehen würden, der Frust wäre weg. Die Depressionen wären weg. Die Zweifel wären weg. Die Ängste wären weg. Die Sorgen wären weg. Wenn wir nur verstehen würden, wenn er der Erste in unserem Leben ist, das Zentrum, worum sich alles dreht, dann haben wir alles. Denn mit ihm wurde uns alles geschenkt. Alles. Ich saß mit einem Mann auf dem Tisch nicht zu langer Zeit. Predigt im Süden Brasiliens, in einer Stadt, die heißt Curitiba, die Hauptstadt von Paraná im Süden. Und nach dem Gottesdienst sagte der Pastor zu mir, es war schon spät am Abend, er sagte, mein lieber Freund Reinhard, bitte kannst du mir einen Gefallen tun. Wir haben einen Mann hier, der hat die Übersicht über, ich glaube, etwa 50 Gemeinden. Seine Gemeinde selbst hat, ich weiß nicht, 3000 Mitglieder oder so. Und der Mann ist, der Pastor ist so gestresst. Ich kannte ihn persönlich sehr gut. Der Pastor ist so gestresst, so gestresst. Und ich denke, dass wenn du ein Gespräch mit ihm führen würdest, das würde ihm vielleicht helfen. Du bist so entspannt, was die Finanzen betrifft, da gibt es nie den geringsten Stress in deinem Leben. Und dieser Pastor hat so einen Stress wegen der Gemeindefinanzen. Bitte kannst du mit ihm sprechen? Ich habe gesagt, ja. Der hat ausgemacht in einem netten Restaurant zu Abendessen. Wir kommen dorthin und ich saß diesem Mann gegenüber und ich sagte, mein lieber Freund, glaubst du die Bibel nicht? Und da war er schockiert. Ja, natürlich glaube ich die Bibel. Aber Jesus hat doch gesagt, macht euch keine Sorgen um die Versorgung für morgen. Er kümmert sich um alles. Er hat klipp und klar gesagt, er ist derjenige, der uns versorgt. Das hat er reingeschrieben ins Wort Gottes. Und daraufhin sagte dieser Pastor zu mir, weißt du, Reinhard, das Problem ist folgendes. Ich habe kein Problem, Gott zu vertrauen für meine Versorgung. Aber die Gemeinde hat Schulden. Meine Gemeinde hat diesen neuen Bau gemacht und meine Gemeinde hat sich übergenommen und es geht um meine Gemeinde. Und ich habe gesagt, jetzt hast du das Problem angesprochen. Du glaubst, es ist deine Gemeinde. Und weil du glaubst, dass es deine Gemeinde ist, hast du Stress. Und ich habe gesagt, schau mal, wem die Gemeinde gehört. Die gehört nicht dir, die gehört Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und ich sage dir einmal was, das Haupt zahlt die Schulden, das Haupt zahlt die Rechnungen. Derjenige, dem die Gemeinde kommt, dem die Gemeinde gehört, wenn wir ihn in allem das Erste machen, er geht sicher, dass alles, was wir brauchen, auch haben. Aber das Problem ist, dass viele Pastoren in dieser Welt denken, es ist ihre Gemeinde, anstatt anzuerkennen, es ist seine Gemeinde. Und wenn er der Erste ist in der Gemeinde, wenn er der Erste sein kann in unserem Leben, einzeln und kollektiv, dann kommen wir in diesen absoluten Sieg Jesu Christi hinein. Denn plötzlich geht es nicht mehr um mein Programm, um meine Veranstaltung, um mein das, um mein das, um mein das. Plötzlich ist die Frage nur mehr, hat er den ersten Platz? Ist er das Zentrum unseres Seins, unseres Denken, unseres Wirkens, unseres Tun? Ist er derjenige, der die absolute Vorherrschaft nicht nur im Himmel und auf Erden hat, sondern der, dem wir den ersten Platz freiwillig immer wieder übergeben? Und das ist eine Art von Hingabe, die wir ständig vollziehen müssen. Ständig. Wir müssen ständig sagen, Jesus, du bist der Erste. Du bist der Erste. Ich habe eine Frage an dich, ganz eine einfache Frage. Wohin gehen deine ersten Gedanken, wenn du aufstehst in der Früh, wenn du aufwachst? Ich habe dem Herrn vor etwa 20 Jahren gesagt, Herr, ich hasse Wecker. Wecker kann keine göttliche Erfindung sein. Das können nur Menschen erfunden haben, die von woanders her inspiriert sind, aber nicht von Gott. Furchtbar. Du schlafst, du ruhst so richtig gut, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Und plötzlich, reißt es dich heraus aus dem Schlaf und dann musst du aufstehen. Ich habe gesagt, Herr, das kann nur vom Teufel sein. Ich habe gesagt, Herr, Wecker, ich will nie mehr von einem Wecker geweckt werden. Ihr könnt die Debbie fragen. Wenn ich um 1 Uhr in der Früh von irgendeinem Predigtdienst nach Hause komme und um 4 Uhr in der Früh muss ich zum Flughafen fahren, ich brauche keinen Wecker. Ich habe Folgendes gesagt, Jesus, bitte weckst du mich jeden Tag in der Früh auf, wann immer du willst, nicht wann ich will, bitte. Das Gebet habe ich vor mehr als 20 Jahren gebetet. Ich brauche keinen Wecker, er weckt mich immer auf. Immer. Sobald sich meine Augen aufschlagen, das ist das Erste, was aus mir herauskommt. Morgen, Jesus. Was macht man heute? Guten Morgen. Ich liege auf meinem Bett. Er ist der Erste. Er ist das Zentrum. Und dann tue ich einmal gar nichts. Genieß ihn. Und dann genieße ich den Vater, dann genieße ich den Heiligen Geist. Und dann freue ich mich für die Engel, die er mir geschickt hat. Und dann bleibe ich einmal einfach nur so. Und nach kurzer Zeit ist dein Körper voller Energie, egal wie kurz oder wie lange du geschlafen hast. Nach kurzer Zeit ist dein Herz voller Freude und voller Frieden. Nach kurzer Zeit ist dein Herz voller Glauben. Und der Tag ist ein wunderschöner Tag. Wenn er der Erste ist in unserem Leben, wenn wir das lernen, in unserem Leben zu praktizieren und zu implementieren, dann sage ich euch was, dann gibt es nichts mehr, außer ein erfülltes, erfolgreiches, segensreiches Leben. Egal, was die Umstände um uns herum sagen. Und das ist das Zweite, was der Apostel Paulus im Kolosser lehrt. Aber das Dritte, was er uns lehrt, ist, in Christus zu wandeln. Denn wisst ihr, in Christus zu wandeln ist eigentlich eine ganz eine einfache Sache. Das Wandeln bedeutet, dein tägliches Leben zu leben, dein normales Alltagsleben zu leben. Da er die absolute Vorherrschaft hat und da wir ihn zum Ersten in unserem Leben machen, müssen wir auch lernen, in ihm zu wandeln. Das bedeutet, mein normales tägliches Leben, wie ich es ganz normal lebe, mit den Dingen, die auf mich zukommen, mit den Entscheidungen, die ich im Geschäft oder im Waisenhaus oder in der Arbeit oder als Klempner oder als Lehrer oder wo auch immer treffen muss, in all diesen Entscheidungen lerne ich, in ihm zu wandeln. Was bedeutet das, in ihm zu wandeln? Paulus beginnt diesen Kolosserbrief in Vers 4. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. In Christus wandeln bedeutet, im Glauben an ihm und sein vollbrachtes Werk zu wandeln, jedem Augenblick meines Lebens. Das bedeutet, in Christus zu wandeln. Das bedeutet, ich treffe keine Entscheidung mehr, weil ich mir vertraue, meiner Weisheit, meiner Intelligenz, meiner Kraft, meinen Fähigkeiten. Nichts mehr. Wisst ihr, ich sage euch ein kleines Geheimnis. Wenn die Gemeinde nur lernen könnte, nicht von eigenen Talenten und Fähigkeiten zu leben, sondern in hundertprozentiger Abhängigkeit von Jesus Christus, würde die Gemeinde ganz anders ausschauen. Als wir Gemeinde gegründet haben, da hatte einer unserer Pastoren, der so darauf bestanden, diesen Gabentest zu machen, um die Gaben der Menschen herauszufinden. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt dagegen. Und ich sage euch warum. Die Bibel beschreibt von Gaben, ist mir alles klar. Alles klar. Aber ich werde euch sagen, warum. Wie viele Christen leben von ihren natürlichen Talenten und Begabungen und verlassen sich nicht mehr, dass Christus durch sie wirkt? Sagt die Bibel nicht, in den Schwachen ist seine Kraft mächtig? Ich predige seit fast 40 Jahren. Ich kann mich nicht ein einziges Mal erinnern, wo ich mich gewagt hätte, mich auf die Bühne zu stellen, weil ich denke, ich kann predigen. Niemals. Niemals. Ich stehe hier in völliger Abhängigkeit vom Herrn. Alles, was ich tue in meinem Leben, in meinem Dienst, das tue ich in völliger Abhängigkeit von Jesus Christus. Und wenn wir lernen, in ihm zu wandeln, in dem Glauben an Jesus Christus, wenn wir lernen, alles, was wir tun, nicht an unserem eigenen Glauben, an unsere Stärke, an die Brüder um uns herum, an die Geschwister, an die Talente, an die Gaben, sonst irgendwas zu leben, sondern in Christus zu wandeln. Einfach in jeder Entscheidung, die wir machen, einfach diese Einstellung zu haben, Christus, du lebst in mir und wir treffen jetzt die gute Entscheidung. Ganz interessant, dass die Bibel hier sagt, dass er hat gehört von eurem Glauben an Christus. Im Lukas Kapitel 8 gibt es eine tolle Geschichte, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wir fahren auf die andere Seite. Klipp und klare Aussage. Lasst uns übersetzen an die andere Seite. Klipp und klar. Jesus steigt ins Boot hinein. Alle waren im Boot, die Jünger und Jesus. Plötzlich kommt ein riesiger Sturm, der schmeißt das Boot hin und her und Jesus schläft. Und die Jünger wecken Jesus in Panik auf. Jesus, Jesus, kümmerst du dich nicht, dass wir verderben? Kümmerst du dich nicht, dass wir hier sterben? Und in Vers 25 sagt Jesus ganz etwas Interessantes. In Vers 25 macht er die Aussage, Lukas 8, Vers 25. Schau mal, wie es die Lutherbibel hier ausdrückt. Ich lese die Elberfelder, aber die Luther ist auch sehr gut. Lukas 8, Vers 25. Er sprach aber zu ihnen, wo, ist euer Glaube. Interessant, ha? Jesus hat nicht gesagt, ihr Ungläubigen. Jesus hat nicht ihren Unglauben getadelt, obwohl sie sehr ungläubig waren, denn Jesus war im Boot. Er hat ihnen gesagt, wir setzen über auf die andere Seite. Frage an dich, glaubst du wirklich, ein Boot, wo Jesus drin schläft, kann untergehen? Wie soll denn das gehen? Der Schöpfer des Lebens, den kannst du dein Leben nicht nehmen. Jesus hat niemand am Kreuz umgebracht. Er hat gesagt, ich lege mein Leben nieder. Du kannst den Schöpfer des Lebens nicht das Leben nehmen. Das kann niemand. Er hat gesagt, ich lege mein Leben nieder. Er hat sein Leben selbst dahingegeben für uns. Jesus war im Boot. Und als sie Panik hatten, hat ihnen eine Frage gestellt, wo ist euer Glaube? Wo ist er? Und diese Frage habe ich oft in vielen Gemeinden gestellt. Wo ist der Glaube? Wo ist der Glaube, wenn wir durch die Krise gehen? Ja, ich habe geglaubt, dass der Pastor mir schon durchhelfen wird. Unser Glaube ist auf den Menschen, unser Glaube ist in den eigenen Fähigkeiten, unser Glaube ist in Talenten. Der Glaube Petrus war vielleicht in seinem Boot. Ich habe ein nagelneues Boot, das bringt mich sicher rüber auf die andere Seite. Ich bin Fischermann, ich habe lange, jahrelange Erfahrung. Ich habe das immer wieder gemacht, über diesen See bin ich oft rüber gefahren. Wo ist dein Glaube? Unser Glaube muss nirgends anders sein, als in Jesus Christus und in seinem vollbrachten Werk. Ein Vers, der sehr bestimmend für mein Leben ist, ist Galater Kapitel 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20 sagt das Wort Gottes, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann schau, was er weiter sagt. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, weißt du, was das bedeutet? In meinem Leben hier auf dieser Erde, in meinem täglichen Wandel. Was ich jetzt lebe, in meinem täglichen Wandel, im Fleisch, das lebe ich wie? Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt, mein tägliches Leben, mein Wandel ist ein Wandel, wo ich jedem Atemzug im Glauben an den mache, der sich für mich, an jeden Atemzug meines Lebens mache, im Glauben an den, der sich für mich hingegeben hat. Und das bedeutet das Wandeln in Christus. Wie viele Entscheidungen haben wir so oft getroffen, weil wir unser Vertrauen gesetzt haben auf unsere Erfahrung, auf das, was wir gelernt haben, auf das, was uns mitgeteilt wurde, auf unsere Talente und. Das ist nicht in Christus zu wandeln. Wenn wir klug sind, stehen wir jeden Tag in der Früh auf und machen eine absolute Bankrotterklärung an uns selbst. Reinhard, du bist tot. Halt's Maul und verlass dich auf Christus. Das ist das Beste, was wir tun können. Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich gestorben bin. Heute wieder ein guter Tag. Tote können nicht beleidigt werden. Tote können nicht verletzt werden. Tote sündigen nicht. Ist gut, oder? Heute lebe ich mein Leben. Ich wandle in Christus. Schau, was der Apostel Paulus im Kolosser im Kapitel 2, Vers 6 sagt. Da lehrt er, da gibt es ja viele Bibelstellen im Kolosserbrief, die wir bewusst nicht durchgehen wollen. Ihr könnt zu Hause den Kolosserbrief durchstudieren. Vers 6 sagt er folgendes, Kapitel 2, Vers 6. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Ich habe eine Frage. Wie hast du Christus angenommen? Hast du Christus angenommen durch irgendwelche Werke, die du getan hast? Paulus sagt, genauso wie wir ihn angenommen haben, genauso sollen wir in ihm leben. Ich sage dir, wie ich Christus angenommen habe. Jesus, ich bin verloren, du bist der Einzige, der mich retten kann. Ich glaube an das Werk des Kreuzes. So habe ich ihn angenommen. Im Glauben an sein Werk, nicht im Glauben an meine Fähigkeit. Anders ist kein Mensch bekehrt. Aus Glauben sind wir rettet, nicht aus Werke, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Und Paulus sagt uns hier im Kolosserbrief, genauso auf die gleiche Art und Weise, wie du Christus angenommen hast, nämlich im einfachen, kindlichen Vertrauen auf das Werk des Kreuzes, genauso sollst du jetzt auch in ihm leben. Mit anderen Worten, jeden Schritt deines Lebens musst du tun im Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das bedeutet es, in Christus zu wandeln. Er hat die Vorherrschaft, darum gebe ich ihm den ersten Platz in meinem Leben. Und da ich ihm den ersten Platz in meinem Leben gebe, werde ich in ihm genauso wandeln, wie ich ihn angenommen habe. Nämlich im absoluten Verlassen auf das Werk des Kreuzes. Ich höre den Schrei des Apostel Paulus. Als ich zu euch kam, da kam ich nicht mit Menschenweisheit, sondern ich kannte nichts außer Christus, ihn als den Gekreuzigten. Oh, möge Christus wieder das Zentrum seiner Gemeinde werden. Oh, möge Jesus wieder das absolute Zentrum unseres Lebens sein. Oh, möge er den Platz haben in der Gemeinde, wo wir nicht versuchen, unsere Probleme zu lösen, wo wir nicht versuchen, grübeln und zu düfteln. Wie können wir jetzt aus diesem Schlamassel herauskommen? Als mein Sohn, mein älterer Sohn Daniel, der jetzt 31 Jahre wird in ein paar Wochen, als er gelernt hat, sich selbst die Schuhe zu binden, Debbie war so eine tolle Mutter, die hat so eine Schuhsohle aus Pappdeckel ausgeschnitten, aus Pappkarton ausgeschnitten. Da hat sie Löcher hineingestanzt und da hat sie dann ein Schuhband, Schnürsenkel, glaube ich, sagt ihr Deutschen dazu, wir sagen ein Schuhbandel, ein Schnürsenkel da durchgefädelt, seinen Fuß raufgesetzt und ihn auf ihren Schoß genommen und ihm mit der Hand schon beigebracht, wie man diese Schnürsenkel bindet. Und ich kann mich erinnern, eines Tages mussten wir fortfahren, wir hatten es eilig, wir waren spät dran zu einem Termin. Und ich sagte zu Daniel, Daniel, hol dir deine Schuhe, schnell, wir müssen weg. Er konnte die Schuhe noch nicht zubinden. Das konnte er noch nicht, er war beim Lernen. Und ich sage, Daniel, komm her. Und ich setze ihn auf meinem Schoß und ich sage, komm her, der Papa bindet dir die Schuhe zu. Und er beginnt zu strampeln mit den Füßen und zu boxen mit den Händen. Und er sagt, lass mich, ich bin schon ein großer Junge. Ich kann das selbst. Aber ich wusste, er konnte es nicht. Ich sage, Daniel, der Papa bindet dir die Schuhe zu, wir haben jetzt nicht Zeit zum Üben, wir müssen schnell weg. Er ließ mich nicht. Nein, ich kann das, ich kann das. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, ich habe ihn hingesetzt und habe ihn lassen. Nach vielleicht einer oder zwei Minuten des absoluten Frust hat er diesen Schuh weggeschmissen und gesagt, der blöde Schuh, der geht nicht zum Zubinden. Und in einem Augenblick sagte Jesus zu mir, so geht es mir mit meinen Kindern auch. Die glauben, sie können alles und wenn sie frustriert sind, dann hoffen sie sich in der Höhe. Warum lassen Sie mich nicht von Anfang an Ihr komplettes Leben meistern? Das habe ich nie vergessen. Hör zu. Wandel in ihm, so wie du ihn angenommen hast, im Vertrauen auf das Werk des Kreuzes, so wandelst du jetzt in ihm. Egal, was auf uns zukommt, egal, was die Zukunft bringt, egal, welche Nachrichten wir bekommen, egal, welche Entscheidungen wir treffen müssen, wir müssen lernen, ähnlich zu verstehen, wir sind gar nichts und er ist alles. Wir sind nichts und er ist alles. Wenn wir doch nur das verstehen würden, wenn wir erkennen würden, dass wir durch ihn alles vermögen, durch ihn. Wenn wir erkennen würden, dass im Glauben an Jesus Christus zu wandeln bedeutet, es gibt nichts mehr, was jetzt für mich unmöglich wird. Es gibt keine Herausforderung, die für mich zu groß ist. Es gibt nichts, was ich nicht tun kann, weil Christus jetzt in mir lebt und sich durch mich ausdrückt und ich wandle jetzt in Christus. Jede Entscheidung, die ich treffen muss, die Antwort für jede Entscheidung, die Lösung für jedes Problem ist nicht außerhalb von dir, ist in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist die normale Reaktion von Menschen, wenn wir Probleme zu lösen haben? Wir versuchen die Lösung außerhalb. Wir schauen zu Menschen, wir schauen auf unsere eigenen Fähigkeiten, wir versuchen alles Mögliche, irgendwo eine Lösung für unsere Probleme zu finden, anstatt einfach zu verstehen, die Lösung aller Probleme ist in mir drinnen und heißt Christus. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du brauchst nirgends hinlaufen, um dein Problem gelöst zu haben. Du brauchst nur in dich hineinblicken und sagen, Christus, so wie ich dich angenommen habe, so wandle ich jetzt auch in dir. Danke, im kindlichen Vertrauen lasse ich mich fallen. Du bist meine Weisheit, du bist meine Kraft, du bist meine Stärke, du bist mein Trost, du bist mein Ehemann, du bist meine Ehefrau, du bist mein Vater, du bist mein Liebhaber, du bist alles, das ich je brauchen würde und könnte. Alles. Weißt du, Christus ist genug. Weißt du das? Christus ist genug. Oh, ich träume von einer Gemeinde, die nicht nur verstanden hat, dass er die Vorherrschaft hat, die nicht nur verstanden hat, er muss der Erste in allem sein, sondern die auch verstanden hat und praktiziert, dass wir in ihm wandeln können. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben anders zu leben. Wenn ich irgendwelche Krisen in meinem Leben durchlebe, wenn ich irgendwelche Dinge durchlebe, die schwierig sind, wenn ich irgendwelche Sachen durchmache oder mit den Arbeiten und den Diensten, die wir involviert sind, wenn irgendwo irgendwie eine Nachricht auf mich zukommt, dass jetzt eine Krise ist zu lösen, wisst ihr, was ich sofort tue? Sofort. Ich ziehe mich sofort zurück hinein in mein eigenes Herz. Sage, Christus, das ist alles okay. Alles okay. Das machen wir. Ganz toll. Du und ich sind eine Mehrheit. Immer. Immer. Ich habe gelernt, in diesem einfachen, kindlichen Vertrauen an meinen geliebten Jesus zu leben. Plötzlich ist der Stress weg. Plötzlich ist der Druck weg. Plötzlich ist alle dieses schaffen müssen, machen müssen, können müssen, leisten müssen, fällt alles weg. Fällt alles weg. Weil wir wandeln in Christus. Wisst ihr, manchmal, ich habe einige Freunde, die sind ganz hochintelligent, wirklich, fast Genies. Die sind einfach studiert und gelehrt und sprechen, was weiß ich, wie viele Sprachen und haben, was weiß ich, Bücher gelesen. Ich habe einen Freund, der ist 52 Jahre alt, der hat über 6000 Bücher gelesen. Und das Problem mit dem ist, der merkt sich alles, was er gelesen hat. Alles. Er ist Brasilianer. Vor 4 Jahren hat er gesagt, ich will endlich dein schönes Land kennenlernen. Nimm mich nach Österreich, ich will Urlaub machen mit dir, 2 Wochen Urlaub, bitte, bitte, bitte. Und ich habe gesagt, Moment einmal, 2 Wochen Urlaub, das mache ich alleine nicht einmal. Warum soll ich das mit dir machen? Dann habe ich gesagt, schlag mal deinen Terminkalender auf. Ich predige im Juni bei unserer Europakonferenz. Predigst du dort auch? Er hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, passt, wir sind schon in Europa. Bleiben wir noch 9 Tage zusammen dort. Ich organisiere einen Urlaub. Wir stiegen in den Flieger ein. Und dann kamen wir zuerst einmal, wir kamen dann nach Wien, wir kamen in Wien an. Und wir waren insgesamt 8 Leute, also 4 Pastoren mit ihren Frauen. Und ich führte ihn durch Wien, meine Stadt, wo ich Gemeinde gegründet habe und jahrelang gelebt habe. Der wusste alles, jede Jahreszahl von jedem Denkmal, alles. Besser wie jeder Touristenführer. Und ich sagte, Aloysio, woher weißt du das alles? Ich habe mir ein Buch gelesen am Herflug. Ein Buch in dieser, ja. Der mag Fußball überhaupt nicht, aber die Brasilianer sind fußballverrückt. Vor der Fußball-WM, innerhalb einer ganz kurzer Zeit, studiert er alles durch. Und er weiß, jeden Fußballer, der bei der WM teilnimmt, was er macht, wo er spielt, wie viel er verkauft wird, sein Wert, alles. Ich habe solche Freunde. Am Anfang war das für mich schwer. Wisst ihr, was schwer war am Anfang für mich? Weil ich habe mich so irgendwie so minderwertig gefühlt. Aber es hat nicht lange gedauert, dass ich gesehen habe, sein Leben ist viel komplizierter wie meins. Viel komplizierter. Wisst ihr warum? Ich stehe auf in der Früh und sage, ich kann gar nichts, du kannst alles zusammenbringen, wo alles zusammen passt. Fertig. Auf Deutsch. Ich kann nichts, du kannst alles, du lebst in mir zusammen, können wir alles. Fertig. Einfach. Das simple Leben in Christus zu wandeln, ist so etwas von herrlich und entspannt und wunderbar. Es ist ansteckend. Die Leute sehen dich und die Leute sagen, das will ich auch haben. Wie machst du das? Was hast du alles gelernt und studiert? Und du sagst, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass ich nichts kann ohne ihn. Er in mir lebt und wir zusammen alles können. Wirklich? So einfach? Ja. Wandel in Christus. Wandle in Christus. Wandle in Christus. Wenn wir das als Gemeinde lernen können, weißt du, was wir können? Alles. Alles. Plötzlich gibt es keine Beschränkungen mehr. Plötzlich gibt es diese Begrenzungen mehr. Diese Begrenzungen, die legen wir uns ja selbst auf. Gott hat uns ja keine Begrenzungen aufgelegt. Wien. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Wenn die Gemeinde lernen könnte, in ihm zu wandeln. Jeden Atemzug, jeden Schritt, jede Entscheidung, alles, was wir tun, im absoluten kindlichen Verlassen auf ihn und auf das Kreuz. Und wenn wir das tun und in ihm wandeln, plötzlich werden wir als Gemeinde den Platz eingenommen haben, den wir auch rechtmäßig zugeschrieben bekommen haben. Und die Gemeinde wird in der Herrlichkeit wandeln und die Leute, die werden zum Licht und zur Herrlichkeit kommen. Denn es gibt nichts Ansteckendes, nichts für mich, gibt es nichts Ansteckenderes, wie Leute, die in Ruhe und im Sieg wandeln, egal was um sich herum geschieht. Und es nicht aus sich selbst machen, sondern es machen, weil Christus es in sie, in ihnen und durch sie macht. Er hat die Vorherrschaft. Gibst du ihm den ersten Platz? Das ist unsere Entscheidung. Wandeln wir auch in ihm? Täglich. Und ich möchte euch heute herausfordern, dass ihr an diesem Tag eine bewusste Entscheidung trefft, die ihr dann jeden Tag bewusst erneuert. Ganz einfach. Christus, du hast die Vorherrschaft. Es gibt keine Macht, keine Gewalt, es gibt keinen Dämon, keinen Teufel, es gibt keine Regierung, es gibt nichts in dieser Welt. Absolut nichts in dieser Welt, die größere Autorität hat als du, Jesus Christus. Jesus, weil das so ist, gebe ich bewusst, mache ich dich bewusst zum Ersten. Ich mache bewusst die höchste und größte Autorität zum Ersten in meinem Leben. Du bist das Zentrum, du bist der Erste. Wenn ich Entscheidungen treffen muss, frage ich nicht, was ich will, sondern sage ich, Herr, was möchtest du denn? Und Herr, weil du der Erste in meinem Leben geworden bist, treffe ich täglich die Entscheidung, ich wandle in ihm. Wenn ich vor einer Krise stehe, in einem Problem stehe, dann ist meine erste Reaktion nicht, wie kann ich das Problem lösen? Dann ist meine erste Reaktion, Christus, du bist genug. Du bist meine Weisheit, du bist meine Kraft, du bist meine Erkenntnis, du bist meine Stärke. Wisst ihr, viele Leute denken, dass meine Energie und mein gut Leben mit relativ wenig Schlaf, obwohl das gar nicht so schlimm, so stimmt. Meine Frau sagt dieses Gerücht immer, die sagt, mein Mann schlaft nicht viel, aber viel ist immer relativ. Aber verglichen mit dem normalen Leben, lebe ich eigentlich ein Leben, wo ich längst hätte schon müssen ein Burnout erleben. Längst. Mein Geheimnis ist nicht irgendwelche Klugheit oder Cleverheit oder körperliche Stärke. Mein Geheimnis ist ganz simpel, ich wandle in Christus. Wenn ich müde bin, sage ich, Herr, danke, du gibst dir den Müden Kraft. Wie schön, danke für deine Kraft. Und im nehmenden Glauben nehme ich diese Kraft. Wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung ich treffen muss, sage ich, Jesus, danke, du bist meine Weisheit. Und im nehmenden Glauben deklariere ich und nehme ich an, dass Christus mir zur Weisheit geworden ist. Und in allen Bereichen meines Lebens, bis in den kleinsten Entscheidungen, habe ich gelernt und bin ich am Lernen, ich wandle in Christus. Freunde, ich hoffe, ich habe euch heute Morgen Geschmack gemacht. Ich hoffe, ich konnte durch den Heiligen Geist einen Samen in euch hineinsehen, der viel Frucht bringt und der aufgeht und der blüht, dass das eine Gemeinde in Liechtenstein ist und dass ihr als Einzelne, die ihr hier sitzt heute, Menschen sind, die tatsächlich in Christus wandeln. Denn dann werden wir sehen, welches herrliches Leben auf uns wartet, das uns gehört. Und dann werden wir auch sehen, dass die Leute da draußen, die interessiert kein nettes neues Programm. Wisst ihr, egal in welchem Land ich hinkomme, eins ist überall das Gleiche. Leute haben von Religion die Schnauze voll. Aber Leute sehnen sich nach Leben. Und Christus war kein Religionsstifter. Er hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um eine neue Religion zu gründen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben und Leben in der Fülle zu geben. Und die Menschen sehnen sich nach dem Leben in der Fülle. Leute sind gestresst und ausgelaugt. In Brasilien haben wir andere Probleme wie hier in Deutschland. Aber im Grunde genommen ist das Problem überall dasselbe. Leute sind gestresst und ausgelaugt, weil sie versucht haben, ihr Leben selbst in den Griff zu bekommen und zu meistern. Und Leute haben dieses tiefe Verlangen nach diesem Leben und diesem Leben in Überfluss. Überall, wo ich hinkomme. Ich freue mich so, weil in drei Wochen bin ich in Österreich. Ich habe einen Freund von mir, der hat etwas Geld und der ist Mitte 60, hat seine Firma seinem Sohn abgegeben und lebt von einer Pension. Aber einmal im Jahr kriegt er von der Firma einen Bonus ausbezahlt und den Bonus nimmt er immer, um Menschen in Österreich für Jesus zu gewinnen. Österreich, ein Land, wo die Leute sagen, die Leute bekehren sich nicht. Letztes Jahr hat er eine Halle gemietet für 400 Leute in einer kleinen Stadt, wo es eine Gemeinde gibt mit etwa 100 Leuten. Hat zu mir gesagt, Reinhard, ich mache alles, wenn du nur kommst und das Evangelium predigst. Ich habe gesagt, ja, wir machen das. An zwei Abende haben sich 90 Leute bekehrt. Ihr könnt die Debbie fragen, Debbie war dabei. Die Leute haben sich nicht so bekehrt mit Hand aufheben. Nach dem ersten Abend hat ein Pastor mich gebeten, bei ihm zu Hause vorbeizukommen. Er wollte mit ihm reden. Er hat gesagt, Reinhard, du bist so verrückt. Er hat gesagt, du weißt, in Österreich, wenn wir das Evangelium predigen, sagen wir so, wer möchte Gott Jesus in seinem Leben annehmen, dann hebt mal kurz die Hand. Ich habe das klipp und klare Evangelium gepredigt. Du bist ewig verloren, du kommst in die Hölle, die Liebe Gottes ist so groß und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, und wer das jetzt annehmen möchte in sein Leben, sich von seinen Sünden abwenden möchte und Christus als den einzigen Erlöser annehmen, dann komm nach vorne. Da sind Leute aufgesprungen und gelaufen. 90 Leute haben sich bekehrt in 2 Abenden. Die sind nach vorne gelaufen. Da hat sie mir gesagt, Reinhard, du weißt doch, der Österreicher kommt nicht nach vorne. Warum hast du das riskiert? Du hättest dich bloßstellen können. Ich habe gesagt, das bin ja nicht ich. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung derer, die da glauben. Und daran hat sich nichts geändert. Und in 3 Wochen bin ich wieder in Österreich. Er hat gesagt, Reinhard, predigst mir wieder 3 Wochen des Evangeliums, 3 Tage des Evangeliums. Ich miete eine Halle mit 1.000 Plätzen. Und in der Stadt, wo die Halle gemietet wird, gibt es nicht einmal eine Gemeinde. Da gibt es nur ein kleines Grüppchen mit 30 Leuten. Und in der nächstgrößeren Stadt, wo eine Gemeinde mit 200 Leuten ist, die Gemeinde haben gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Ich habe gesagt, ich will ja gar nicht, dass die Halle gefüllt wird mit 800 Christen. Ich will ja, dass sie gefüllt wird mit Menschen, die leben wollen, weil sie Christus noch nicht kennen. Und ich sage dir eins, wenn wir Religion oder Organisation oder irgendwelche netten Programme anbieten, um die Leute zu kriegen, so holen wir die Ernte nicht ein. Aber wenn wir in Christus wandeln und Christus als das Zentrum haben und Christus den Menschen anbieten, der lebensspendende, herrliche, siegreiche Christus, der die Vorherrschaft hat, der sie heilt und befreit und in ein neues Leben bringt, wonach ihr Herz schießt und so lange sehnt, die Ernte ist reif. Wo sind die Arbeiter? Wo sind die Arbeiter, die wandeln in Christus? Und wenn wir den Herrn bitten, dass er uns diese Arbeiter schickt, und wenn wir uns selbst zurüsten lassen, um diese Arbeiter zu sein, wisst ihr, was geschieht? Dann sehen wir eine reife Ernte. Dann sehen wir die weißen Felder. Und dann sehen wir, dass die Menschen sehr wohl hungrig sind nach Christus, aber nicht nach Religion. Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde. Vater, ich danke dir für Gerd und Christina und die Leute hier und das Team und die Mitarbeiter. Vater, ich danke dir für das, was du geplant hast, was du bereits gesprochen hast, für deine prophetischen Worte und für alles, was du uns bereits in die Hand gegeben hast, damit wir glauben können, dass diese Gemeinde das Potenzial hat, die Nationen für dich zu erreichen. Herr, ich sage heute stellvertretend für uns alle, wir sagen Ja zu Christus, zu seiner Vorherrschaft, zu ihm als Erster zu sein und in ihm zu wandeln. Wir bejahen dich, Jesus Christus. Heiliger Geist, hilf uns zu lernen, in Christus zu wandeln. Heiliger Geist, hilf uns, wenn wir immer da wieder hineinfallen, dass wir versuchen müssen, unsere Probleme zu lösen. Heiliger Geist, lenk uns immer wieder auf Christus hin. Du bist derjenige, Heiliger Geist, von dem das Wort sagt, er wird nicht von sich selbst reden, sondern von das, er von Jesus gehört hat, wird er uns kundtun. Heiliger Geist, führ uns immer wieder zu Jesus hin. Bring uns zu Jesus. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir in Jesus Christus wandeln können. Damit wir die Menschen sein können, die Anziehungskraft haben für die Verlorenen, die dich noch gar nicht kennen. Ich danke dir so sehr für dieses Wochenende. Ich danke dir so sehr für diese Gemeinde. Gerd, ich spüre so stark in meinem Herzen, dass der Herr zu dir sagen möchte, die Tage der Erfrischung, für die du dich so lange gerungen und gesehnt hast, die Tage der Erfrischung, die werden nicht auf dich kommen von außen, sondern die werden aus dir drinnen beginnen herauszusprudeln. Du wirst merken, wie aus dir heraus eine neue Erfrischung kommt, wie aus dir heraus neues Leben fließt. Du wirst merken, wie die Dinge, nach denen du dich so gesehnt hast und gewartet und geharrt hast, du wirst merken, ich sehe, wie der Herr eine Sektflasche nimmt, die für dich und dein Leben steht. Und wo der Herr den Stoppel knallen lässt und dann sprudelt und schießt das Sekt so richtig heraus. Und der Herr sagt, die Erfrischung, die liegt in dir und die wird in dir heraus, die herauskommen, die wird die Gemeinde ergreifen, die wird dein eigenes Leben ergreifen, die wird die Familie ergreifen und die werden alle um dich herum ergreifen. Und diese Erfrischung aus dir heraus, die heraus sprudeln wird, die wird neue Kräfte freisetzen, neue Visionen freisetzen, neue Energien freisetzen, neuen Glauben freisetzen und neue Herrlichkeit freisetzen, nach der sich dein Herz so tief sehnt. Der Kork wird aus der Flasche geworfen und es wird heraus sprudeln, nachdem dein Herz sich so sehr sehnt. Mach dich bereit, denn die größten Tage, die kommen auf euch zu als Gemeinde. Die größten Tage. Ich sehe, wie ein richtiges Rascheln durch diese Gemeinde geht. So richtig wie ein Rauschen und ein Rascheln. Wie der Herr etwas tut, was ganz noch nicht in dieser Gemeinde gewesen ist. Wie ein Rascheln, ein Zusammenbringen kommt. Wo es Dinge in dieser Gemeinde gibt, die rausgeschüttelt werden müssen, damit die Dinge in der Gemeinde stehen bleiben, damit diese Gemeinde das Potenzial erfüllen kann, das sie in Christus hat und von Christus auch prophezeit bekommen hat. Und darum möchte der Herr sagen, schau auf die nächsten Tage mit der Hoffnung, dass Christus in dir tatsächlich die Herrlichkeit ist und er sich verwirklichen wird in dem, wonach dein Herz sich sehnt. 11.45 Uhr macht ihr Schluss, 11.45 Uhr mache ich auch Schluss. Ich komme wieder und dann werden wir euch mehr dienen und auch im Prophetischen. Matt kommt nicht mehr auf die Bühne, denn wir wollen respektieren, dass die Kinder im Kinderdienst sind und die auch Mitarbeiter haben. Und ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch. Wenn ich mein Herz nur ausdrücken könnte und einfach in euch hineindrücken könnte, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die herrlichsten Tage liegen vor uns. Die größte Ernte der Geschichte der Menschheit liegt vor uns. Du hast Teil, diese Ernte einzubringen. Nicht die großen Männer Gottes, du und ich.